Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 1, Tag 11. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Paulus fährt in Vers 10 fort. Ich ermahne euch, meine Brüder und Schwestern, um unseres Herrn Jesus Christus willen, in Einigkeit miteinander zu leben und jede Spaltung zu überwinden, die euch zu zerreißen versucht. Das sind sehr ausdrucksstarke Worte. Zuerst lobt Paulus sie und sagt ihnen, wie toll sie sind. Er sagt ihnen, dass Gott alles bewirkt und alles in Ordnung ist, dass er sie bis zum Ende stark hält. Sie werden sogar vor Gott völlig unschuldig sein. Und jetzt sagt er ihnen, was sie tun sollen. Ist das nicht seltsam? Erst sagt er ihnen, dass sie unschuldig sind, und dann sagt er ihnen, was sie falsch machen. Wie kann jemand, der etwas falsch macht, unschuldig sein? Nun, die Brasilianer würden sagen, Boise. Das kann man nicht ins Deutsche übersetzen. Weißt du was? Paulus hat verstanden, dass das, was man isst und das, was man tut, zwei unterschiedliche Dinge sind. Nur weil sie falsch lebten, bedeutet es nicht, dass sie nun Sünder waren. Nur weil sie ein Leben führten, das nicht korrekt war, bedeutete das nicht, dass sie nicht gerecht waren. Paulus wusste, dass alles mit dem Opfer Jesu zu tun hat. Erinnerst du dich an Johannes Kapitel 8, als sie eine Frau zu Jesus brachten, die gerade Ehebruch begangen hatte? Ich habe dazu eine Frage. Was hat Jesus zuerst getan? Ihr gesagt, dass sie nicht sündigen soll, oder ihr gesagt, dass ihre Sünden vergeben sind? Das Erste, was Jesus sagte, war, ich verdamme dich nicht. Dann sagt er, sündige nicht mehr. Paulus handelt im Grunde genommen genauso. Paulus sagt ihnen, dass es Jesu Werk ist, das sie gerecht gemacht hat. Es ist das Werk Jesu, das sie bis zum Ende stark hält. Und aufgrund dessen, was Jesus getan hat, sagt Paulus, schauen wir mal, was ihr jetzt tun müsst. Mit anderen Worten sagte Paulus Folgendes. Er sagte im Grunde genommen genau auch das Gleiche zu den Römern. Weil ihr in Christus vollkommen seid, wie könnt ihr da noch sündigen? Er hat nicht gesagt, hey, hört auf zu sündigen, damit ihr in Christus vollkommen werdet. Nein, nein, nein, das macht die Religion. Das wahre christliche Leben im neuen Bund bringt dich zuerst durch den Glauben in Jesus hinein und macht dich vollkommen. Dann erklärt es, dass du bis zum Ende stark sein wirst. Und wenn du dann nicht richtig lebst, wird das korrigiert. Das ist die biblische Vorgehensweise. Paulus schlägt also nicht irgendetwas vor. Er drängt sie sogar. Das ist sehr stark. Er sagt also, ich ermahne euch um des Namens unseres Herrn Jesus Christus willen. Was bedeutet das? Hier in Brasilien verwendet man diese Formulierung so leicht. Im Namen Jesu Christi. Wenn man etwas will und keinen Glauben dafür hat, sagt man einfach, im Namen Jesu. Nächstes Jahr werde ich Englisch sprechen, im Namen Jesu. Und man weiß schon, das wird nicht eintreffen. Nächstes Jahr wird Gott mir diesen Urlaub schenken, im Namen Jesu. Aber wenn Paulus den Namen des Herrn Jesus Christus benutzt, ist das etwas ganz anderes. Er sagt nicht im Namen von Jesus. Er sagt, um unseres Herrn Jesus willen. Was bedeutet das? Das heißt, weil du den Namen Jesu trägst, musst du auch richtig leben. Ich habe eine Geschichte gehört, dass Alexander der Große eines Tages einen Spaziergang machte. Er fand einen Soldaten in seiner Rüstung faul unter einem Baum liegen, mitten am Tag schlafend. Da stoppte Alexander der Große, er holte ihn aus dem Schlaf und weckte ihn auf und er fragte, »Wie ist dein Name?« Der Soldat wachte auf und sagte: Mein Name ist Alexander, Herr. Alexander der Große sagte zu ihm: Ändere deinen Namen oder ändere dein Verhalten. Das ist genau das, was Paulus hier sagt. Er sagt: Weil ihr den Namen von Jesus Christus tragt, sage ich euch, wie ihr euch verhalten sollt. Morgen werde ich euch berichten, was er ihnen gesagt hat. Bis morgen!